18 Hinweise. Eine Person. Tod. Los geht's. Ja, hallo und willkommen mal wieder zu A, der Kurzfunk von Ach. Und wir haben heute einen wunderbaren Gast dabei. Und zwar den Johannes ohne Kuh. Magst du dich vielleicht mal selbst kurz vorstellen? Ah, da war ich nicht drauf vorbereitet, aber hallo und, ich bin ja nicht der Host. Hallo, ja. Ja, das ist tatsächlich, wenn man das so gewohnt ist, dass man die ganze Zeit, hallo und herzlich willkommen, mein Name, dann ist man irgendwann schon ganz schön drin, wenn man, ja, genau. Wollen wir jetzt wirklich jetzt an dieser Stelle komplett über das Intro ausschweigen? Wollen wir einfach so tun, als wäre es das Normalste von der Welt, oder? Ja, also. Jetzt musst du dich entscheiden, reden wir über das Intro oder reden wir über Johannes? Oder reden wir drüber, ob wir nochmal von vorne anfangen? Nein, alles gut. Du, Jürgen, ganz im Ernst. Ich glaube, dass das liegt nicht mehr an uns, über Philipp zu richten, sondern das wird die Nachwelt tun. Das ist wie bei jedem großen Künstler, wird er zu Lebzeiten verkannt werden. Und eines Tages wird man das ausgraben und sich denken, wow. Das ist ganz schöner Diss, wenn du das jemandem so direkt ins Gesicht sagst. Du wirst zu Lebzeiten verkannt werden. Naja, aber also die zu Lebzeiten verkannt werden, sind doch meistens die, die wirklich hier was gerissen haben. Oh, die oder? Zu Lebzeiten verkannt werden, da habe ich später noch was ganz Tolles für euch zu dem Thema. Das müsst ihr euch jetzt leider merken. Ja. Johannes, genau. Aus welchen Podcasts kann man dich denn kennen? Oh, das ist eine sehr gute Frage, nämlich die Formate, in denen ich verkannt wurde oder die, in denen ich Weltruhm erlangte. Ja, okay. Ja, und welche sind es jetzt? Ach so, begonnen habe ich mit Der will doch nur spielen. Das war mein allererstes Format. Im Grunde genommen Audioparodie, bei dem die Idee im Grunde genommen genau das war, was nämlich Philipp auch gerade macht. Man nimmt einen humorvollen Einspieler und diskutiert oder macht dann irgendein Thema. Und das hat damals nicht funktioniert. Also ich habe es nicht hinbekommen und deswegen habe ich nur dann diese Anfangseinspieler gemacht damals. Es war sowas. Damals ja auch sauschwer, mit diesen ganzen Kassetten irgendwie den Podcast überhaupt unter die Leute zu bringen. Also das muss man vielleicht auch sich nochmal vor Augen führen. Ja. Genau. Dann habe ich Head Revision Podcast mit jemandem gemacht, ein Technik-Wirtschafts-Podcast. Den findet man leider auch nicht mehr. Ich habe da auch keine Kopie von. Dann gab's, wolltest du wirklich alle Formate? Ja, okay. Dann war ich bei, wie hieß es, Fett also Johannes, und Eingebranntes. Offensichtlich bist du ein Podcast-Veteran. Wenn jetzt 20 Podcasts kommen, dann wird es schwierig. So, die Frage ist, für was man dich im Gedächtnis halten sollte. Ach so, Was soll die Nachwelt an dich denken oder was möchtest du aktuell pluggen? Ich möchte aktuell pluggen, dass wir gerade, also bekannt wurde ich wahrscheinlich durch Puerto Partida und Akte Aurora, ganz tolle Formate, bei denen Geschichten erzählt werden und ein Kandidat oder eine Kandidatin Einfluss auf die Geschichte nehmen kann, beziehungsweise sogar Hauptfigur der Geschichte teilweise ist. Da hat unter anderem der Jürgen auch für geschrieben. Genau. Und das Tolle ist, dass wir gerade in der Situation sind, dass wir ein neues Projekt machen und da eben auch versuchen, die Community viel stärker mit einzubinden und eine Art Forum beziehungsweise eine Art Kommunikationsplattform gerade erstellen, wo eben viele Ideen kreiert werden können und dann eben in ein neues Storytelling-Format reinfließen können. Und ansonsten mache ich ein Wolf liest Märchen, weil mein Nachname Johannes Wolf ist und ich da ein Märchen lese. Und dort haben wir festgestellt, dass die Märchen gar nicht so für Kinder geeignet sind und meistens sehr skurril und ohne Moral. Und diese unmoralischen Gedichte der Gebrüder Grimm zerlegen wir mit sehr viel Humor. Ich bin da ja immer noch nicht drüber weg, dass da keine Moral kommt am Ende von so einem Märchen. Das genau, das ist der Punkt. Ja, die Folge mit Jürgen muss ich auch dringend mal jetzt nachholen, weil das scheint ja ein gerade Märchen zu sein. Das ist ein super Märchen. Das ist ein super Märchen. Die Nelke, wer es nach mitlesen will. Ich muss jetzt wirklich überlegen. Ja, stimmt. Es war die Nelke. Na dann. Die 10 Hinweise. Heute von mir, nein, sondern von Annika Haas. Die hat mir nämlich dankenswerterweise 10 Hinweise geschrieben. Und ich lege direkt los mit der Nummer 1. Ich kam als Frühchen mit 7 Monaten zur Welt. Ich war ein kränkliches und schwächliches Kind. Wie hieß die Nachbarin von Pippi Langstrumpf? Annika. Nachbarin? Ach so, die A. Aber war sie kränklich? Ach, naja, im Vergleich mit Pippi? Ja, gut, im Vergleich mit Pippi ist einfach. Jeder kränklich. Ja, The Rock. Es tut mir leid, dass ich irgendwas gesagt habe. Ja, du bist fast sogar eher bei Papa im Armdrücken. Im Moment noch, aber. Vielleicht kommt ihr ja mit Hinweis 2 drauf. Meine Eltern beschrieb ich als jähzornig und streitsüchtig. Mein Vater wurde mehrfach wegen Rauferei bestraft. Rauferei? Das finde ich schön. Rangeln wird mir noch fehlen, irgendwie so. Wir hatten diesen Rangeln-Song mal. Vor wem war der? Rangeln, Rangeln, Rangeln. Da gab es noch mal vor ein paar Jahren im Fernsehen so einen Rangeln-Song. Ja, aber das ist nicht. Wie heißen die zwei? Bei Joko und Klaas. Genau, ja, genau. Stimmt. Das hatte ich gerade im Ohr. Ich habe keine Ahnung, was du meinst. Ja, das ist Fernsehen. Sind Joko und Klaas? Beide? Also ich weiß nur, dass sozusagen irgendwie aus der Blase das kommt, aber von wem genau der Rangeln-Song war, ich weiß es nicht. Aber ich weiß wiederum hier Hinweis 3. Meine Mutter wurde als Hexe angeklagt, mein Bruder trat als Belastungszeuge auf. Und da habe ich mir gedacht, als ich den Hinweis gelesen habe, ist bestimmt richtig geil, die nächste Familienfeier zu haben, wo dann alle mal wieder am Tisch sitzen. Hast du das an Philipp gedacht oder war das jetzt aus der Person noch heraus? Nee, der letzte Einspruch war dann als Philipp-Kommentar. Ah, okay. Ja, dann ist es ja eigentlich fast klar, aber zur Sicherheit möchte ich mir die anderen 8 Hinweise noch anhören. Hast du das vorbereitet? Das klingt fast so. Hinweis 4. Ich war unter anderem Optiker und evangelischer Theologe. Oh, war Jürgen Fliege, in die Richtung geht das vielleicht. Also, ich glaube nicht, dass die Schwester für der Hexerei angeklagt wurde. Natürlich wurde der für Hexerei angeklagt. Okay. Mit Sicherheit. Das wär echt episch. Ach, du meinst, das ist viel älter. Ja, das kann aber das ist, habe ich das, wenn ich das jetzt wieder erzähle, dann kommt wieder der Philipp und sagt, wir wiederholen uns und das hast du schon gesagt, aber egal, ich kann mich wirklich nicht erinnern, der, ach Gott, wie heißt der? Der hier in Israel angeklagt wurde, der Nazi. Jetzt habe ich den Namen vergessen. Der wurde wegen Piraterei angeklagt. Es gibt noch nach wie vor ein Gesetz, wonach du Menschen quasi nach dem Piratengesetz anklagen kannst, weil das ist quasi Menschheitsfeinde. Eichmann wurde wegen Piraterie angeklagt. Mhm. Ist dabei super interessant. Gab es da Pirate Bay ja überhaupt noch gar nicht, oder? Was ist denn Pirate Bay überhaupt? Die wurden auch wegen Piraterie angeklagt. Pirate Bay? Ah, die File-Sharing. Ach, das ist in was für einer Sparte arbeitest du, Dominik? Ich? Nonsens. Ah, okay. Dann musst du das nicht kennen. Hinweis 5. Ich hatte 10 Kinder von 5 Frauen. Entschuldigung, von 2 Frauen. Ich wollte nämlich gerade sagen, es ist Hinweis 5. 5 mal 2 ist 10. 10 Kinder, 2 Frauen. Andersrum wäre es auch irgendwie viel interessanter. Wieso? 2 Kinder von 10 Frauen und man weiß nicht, wer die Mama ist? Nee, Moment. Mutterschaftstest machen. Warum gibt es das eigentlich nicht? Merkst du? Also, ja, es ist natürlich durchaus möglich, dass man, und so. Ja, und dass man 10 Frauen hat, die alle einen dickeren Bauch haben, aber das ist doch kein Kriterium für, also. Ja, aber das ist Gleichberechtigung. Also ich weiß, ich verstehe gar nicht, wo deine Ablehnung herkommt an der ich Stelle. Ich bin mir bis heute nicht sicher, ob der Ulf wirklich von mir ist. Gut. Hinweis Nummer 6. Nach einem Auswahlverfahren, bei dem ich nicht weniger als 11 Frauen begutachtete, heiratete ich meine zweite Frau. Sie war 18 Jahre jünger als ich. Oha. Ja. Das deutet ja irgendwie auf einen Adelsstand hin. Es wäre allerdings als schon geil, wenn er halt irgendwie das doch in der Moderne spielen würde. Oder ein Reality-TV-Format. Er spricht von Tinder. So, ich hatte Tinder mit 11 Leuten ist aber wenig. Ich habe keine Ahnung, aber vielleicht 11 durchgeswiped, bis dann die eine kam. So, jetzt reicht's. Das Hin- und Herwischen nervt mich, die nächste heirat ich. Los, zack. Hinweis 7. Eines meiner Werke schrieb ich, weil ich die Vermutung hegte, dass bei der Hochzeitsfeier die Weinmenge falsch abgerechnet wurde. Okay. Die Leiden des jungen Werther? What the fuck? Kann ich den Hinweis nochmal hören, bitte? Eines meiner Werke schrieb ich, weil ich die Vermutung hegte, dass bei der Hochzeitsfeier die Weinmenge falsch abgerechnet wurde. Ha. Huh. Der ist bestimmt Programmierer. Es könnte auch eine Frau sein. Nein, könnte es nicht. 10 Kinder von 2 Frauen? Ja, nein. Würde Gleichberechtigung. Das Nee. Hinweis 8. Große Teile meines Nachlasses kaufte Katharina die Große. Rasputin? Nein. Der andere Russe? Also, der andere Russe. Es gibt ja nur 2, beziehungsweise einen neben Rasputin. Na, wie heißt denn der die Nostradamus? Nein, auch nicht. Aber schöne Ideen. Nostradamus. Nichts gibt mir so viel Selbstvertrauen wie du, wenn du immer sagst, schöne Ideen. Ja, aber mir gefällt es auch einfach. Ja, ich finde die Idee schon auch nicht schlecht so. Also ich sage euch die Zukunft voraus, wenn ihr mir hier mal 11 Jungfrauen vorbeibringt und da suche ich mir dann eine aus. Ja, passt eigentlich schon. Also mich macht stutzig, dass Katharina die Zweite den größten Nachlass gekauft hat von ihm. Weil das schließt ja Jürgen Fliege tatsächlich aus. Da könntest aber du Katharina so als Name, vielleicht ist es auch wieder im Kommen. Ja, so, vielleicht Katharina auch, die Zweite. Ja, vielleicht ist auch Katharina die Große. Oder so. Vielleicht ist die Katharina die Große einfach ein Twitter-Account. @Katharina die Große. Ah, okay. In meinem Buch mit dem Titel, und ich lese das jetzt erstmal vor, Strena Seo de Nive Sexangula. Und lass dich erstmal raten, was das heißen könnte. Irgendwas mit Pimpern. Strena Seo de Nive Sexangula. Also Seo ist ja die Suchmaschinenoptimierung, ne? Seu mit S-E-U. Ah. Ach so. Ja, das hat man früher so geschrieben. Ah. Strive, das ist doch also anstreben, würde ich mal jetzt sagen. Und hinten raus ist irgendwas Schmutziges, irgendwas Schweinisches. Schmutzig. Ich bin fast sicher. Ja. Strena Seo de Nive Sexangula heißt nichts anderes als über die sechseckige Schneeflocke. Sag ich doch. Und in diesem Buch äußerte ich meine Vermutung zum atomaren Aufbau der Materie, gewonnen durch die Beschäftigung mit Schneekristallen. Oha. Boah, da war aber jemandem langweilig. Stammt dann von ihr oder ihm dann auch die Erkenntnis, dass jede Schneeflocke ein Individuum ist? Wir sind alle Individuen, ich nicht. Es ist der Mann von Frau Holle. Der Mann Holle. Der Holler. Ich bin ja froh, Jürgen, dass ich nicht der Einzige bin, der hier unqualifizierte Kommentare hinterlässt. Du, vielen lieben Dank für die. Das mache ich für jeden unserer Gäste gerne. Mich kann man übrigens auch buchen, wenn sie sich selber irgendwie besser fühlen wollen. Ich stelle mich gerne auch auf eine Party mal daneben und lass andere Leute gut aussehen, das kann ich. Jürgen, was kostet das ungefähr? Das wird also individuell vereinbart. Ja, ja, das wird individuell vereinbart. Kann man in Raten zahlen? Für Freunde und Familie ist es teurer. Ich stelle mir gerade so vor, dass einfach, dass Jürgen zur Höhle der Löwen geht und so sich pitcht. Ja, ich brauche 50.000 Euro für 10%. Das hat wirklich auch noch niemand so kommerzialisiert, so das Wingman-Tum, oder? Gibt's so ein Tinder für Wingmans? Es gibt so ganz eklige Pick-up-Leute. Wo man sich so einen Wingman klicken kann quasi. So, der passt zu mir. Und es gibt einen Film mit Will Smith. Das muss reichen. Der Hitch, der Doktor, oder? Ja, stimmt. Ich habe ihn nicht gesehen, aber hast du ihn gesehen? Ja. Ist er schlimm? Ich habe in meinem Leben zu viel gesehen. Naja, also den muss man jetzt wirklich nicht gesehen haben. Hinweis 10. Obwohl ich zu den bedeutendsten Astronomen zähle, konnte ich aufgrund meines Augenschadens nie die Sterne sehen. Boah, sehr hart. Das müsste man halt eigentlich wissen, ne? Das ist, wenn man als Kind zu viel auf Schnee guckt, weißt, das ist so hell und dann brennt es so die Netzhaut kaputt und irgendwann sieht man da nichts mehr. Das ist mir ganz klar. Ganz klarer Fall. Und damit ist es? Ein blinder Astronom. Kopernikus, nee, keine Ahnung. Oh, ihr seid so nah dran. Kepler gibt's noch? Ja, danke schön, Jürgen. Da. Johannes Kepler, richtig. Aha. Also ding, da wäre ich vor ding, dem 10. Hinweis aber auch noch nicht mal grob draufgekommen. Naja, aber offensichtlich bist du ja draufgekommen. Ja, ich habe nur, das waren irgendwelche Synapsen, die wild gefeuert haben. Es tut mir leid, ich werde es nie wieder tun. Das nennt man denken. Das nennt man denken. Ja, schön. Vielen herzlichen Dank. Ja, und dann? Jetzt sage ich noch, ich lasse die Gäste gut aussehen, ja, und dann, zack. Was ja, ist jetzt, was jetzt mit den restlichen Hinweisen? Ich habe halt nicht bezahlt, ne? Ja. Das war jetzt genau 10 Stück. Ach, das war der 10. schon? Das war genau der 10. Wow, wie die Zeit vergeht, wenn man sich amüsiert. Wow. Was denn? Was lacht ihr denn? Das war doch ein Kompliment, oder? Ich bin mir bei ihm immer nicht ganz sicher. Ja, geht's mehr Leuten so. Also, es ging die Tage, ging so eine Bildergalerie rum, ja, weißt du, so eine Witzbildchengalerie und das ist ja eigentlich immer ziemlich schlimm und ich weiß nicht, ich bin irgendwie drauf hängen geblieben, weil die Prämisse war, wir haben einfach mal Kommentare von Facebook gesammelt, wo jemand random Anführungszeichen in Antworten verteilt hat. Ich habe mich weggeschmissen. Wenn du dir manchmal einfach irgendwie einen blöden Kommentar von jemandem durchliest, dann denkst du dir einfach an die eine oder andere Stelle mal Anführungszeichen und du hast den Spaß deines Lebens. Jürgen, ich wollte dir so gern ein Foto schicken, aber ich kam dann einfach nicht mehr dazu. Ich war vor einem Fahrstuhl gestanden und da stand über der Tür, bitte auch Teppe benutzen, Leerzeichen, Punkt. Leerzeichen, Punkt. Ist auch schön. Ja, also ein Leerzeichen, dann ein Punkt. Und hast dann du in den Fahrstuhl den Feuerlöscher mitgenommen? Natürlich, der steht gerade links von mir. Ah. Für alle, die es nicht wissen, Insider-Akte Aurora. Egal, Folge mit Philipp. So. Jemand hat groß auf dieses Schild mit Kugelschreiber draufgeschrieben. Also offensichtlich hat sich jemand irgendwie einen Stuhl hingestellt, ist hochgeklettert, hat draufgeschrieben, hier kein Leerzeichen, Ausrufezeichen und hat die Stelle durchgestrichen. Super. Hast du ein Alibi, Jürgen? Ich habe jetzt nur kurz noch drauf gewartet, ob Philipp jetzt sagt, und in dem Satz war ein Schreibfehler, weil das ist ja, ich weiß nicht, ob euch das Gesetz von Murphy ein Begriff ist. Das klingt super. Kennt ihr das Gesetz von Murphy? Nein, das klingt total spektakulär. Nein, aber der Name sagt doch schon alles. Murphy, naja, die Tatsache, dass wenn du im Internet jemanden versuchst zu korrigieren, dass du bei deinem Korrekturversuch ziemlich sicher mindestens einen grammatikalischen Fehler in deine Antwort einbaust. Oder einen Rechtschreibfehler. Und dann quasi ausgegründet werden kannst dadurch. Naja, dadurch wird es halt albern, genau, du entkräftest dich dadurch selber. Aber es ist eben nicht das Gesetz von Murphy, sondern das ist der Buchstabendreher und damit ist es das Gesetz von Murphy und das finde ich fantastisch. Okay. Was für ein schöner Schlusswort für diese Folge. Gute Nacht, Leute, wenn ihr Lust habt, uns auch wieder eine Folge zu schreiben, geht auf das-a.ch. Bis denn, gute Nacht, Josh. Tschüss. Gute Zeit.